Aussprache, Übung 1b. 1. Hast du auch daran gedacht, dass wir Kaffee brauchen? Im Supermarkt war die Hölle los. Daran konnte ich nicht auch noch denken. 2. Das hat Bernd gesagt? Und was hast du darauf geantwortet? Darauf? Nichts. Das ist doch eine Unverschämtheit. 3. Schatz, ich habe darüber nachgedacht, ob wir heiraten sollten. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. 4. Maja träumt davon, mit Heiner zusammen zu sein. Mit Heiner? Davon kann sie lange träumen.